Kundgabe 5711. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.06.1953. Warnung: Geistige Empfänge zu durchsetzen mit Gedankengut. Aus der Fülle des Geistes zu schöpfen bedeutet auch völlige Unabhängigkeit von jeglichem Wissen, das dem Menschen von außen zugetragen wird. Wer aus der Fülle des Geistes schöpfen darf, soll sich nach Möglichkeit frei halten von anderem Wissen, auf dass das empfangene Geistesgut nicht durchsetzt werde mit einem Wissen, das verständlich gewonnen und darum nicht der Wahrheit zu entsprechen braucht. Wo eine göttliche Kraft offensichtlich wirket, soll diese Kraftzufuhr nur immer vermehrt werden, was aber nur geschehen kann durch erhöhtes Liebeswirken und ständige Anforderung göttlicher Kraft. Niemals aber soll ein Wissen als Ergänzung hinzugefügt werden, das einen anderen Ursprung hat als den Quell der göttlichen Liebe, das Wirken des Gottesgeistes. Dann bleibt auch die reine Wahrheit bestehen, dann tritt keine Verfälschung ein. Es kann vom reinen Wort Gottes gesprochen werden, das aus der Höhe Zugang findet zu einem Menschen, der allem anderen Geistesgut den Zugang verwehrt. Und darum ist es ratsam, sich stets nur an geistige Empfänge zu halten und sich abzuschließen von der Welt. Das heißt, von einem Gedankengut, das in gewissem Sinne weltlich genannt werden kann, wenn es dem Verstandeswissen entstammt, wenn es durch Studium gewonnen ist, wenn es weltlich anerkannt und vertreten wird von Menschen, die noch nicht den innigen Kontakt mit Gott gefunden haben, der das Wirken des göttlichen Geistes zur Folge hat. Wo das Wort Gottes aus der Höhe zur Erde geleitet wird, dort ist ein frischer Quell, dem das lebendige Wasser ohne jede Trübung rein und klar und voller Lebenskraft entströmt. Und dieser Quell muss sorgsam gehütet werden vor Verunreinigung. Es muss das Lebenswasser so rein, wie es ihm entströmt, getrunken werden. Es soll nicht mit einem Zusatz vermischt werden, weil es dann an Kraft verliert. Es ist ein gar köstliches Geschenk, das euch Menschen durch Gottes große Liebe dargeboten wird. Lasset euch an seiner Gabe genügen und wehret denen, die euch Gleiches bringen wollen, das ihr nicht als Gleiches anerkennen könnet, weil es euch selbst nicht geboten wurde, von oben. Es mag der Wille gut sein, doch ihr sollet euren Willen dagegen setzen und rein erhalten das Wort von oben. Ihr sollet euch nicht mit einer Koalition einverstanden erklären, die nur eine Gefahr bedeutet für die reine Wahrheit. Gehet selbst des Öfteren in die Stille und horchet nach innen und prüfet euer Gefühl, das abwehrend sich äußern wird, wenn anderes als von oben empfangenes Geistesgut euch zugeführt wird. Gott gibt die Wahrheit, die Menschen aber begnügen sich nicht damit. Sie suchen zu verbessern und setzen hinzu oder nehmen hinweg, wie es ihnen recht erscheint. Doch sie verringern dadurch den Wert göttlicher Offenbarungen. Sie nehmen dem Wort die Kraft, die nur das unmittelbar von Gott empfangene Wort birgt. Gottes Wort hat Kraft und wirket auf jede willige Seele ein, und es bedarf wahrlich keines Zusatzes aus Menschenmund. Und es wird seine Kraft behalten, solange es rein erhalten wird, solange der Mensch nur auf die Stimme dessen hört, der durch den Geist sich ihm kundtut. Amen.